Der Donaukanal Walzer. Donaukanal, Donaukanal, du rennst durch die Stadt so träg und so grau. Ich wär so still, wenn ich will, von der Brücken runterschau. Rechts oder links, nirgends kannst du aus. Du rennst geradeaus und machst da nichts draus. Du folgst den Lauf bis ganz zum Schluss. Dann rennst wieder zurück zum Fluss. Viel wird noch geschehen, Zeit wird vergehen, du rennst vorbei und bleibst niemals stehen. Rennst auf mich zu, rennst mir davon und bleibst trotzdem alle da. Donaukanal, Donaukanal, rennst durch die Stadt so träg und so grau. Ich wär so still, wann ich will, von der Brücken runterschau.